Aufgabe Buchstabensuppe. Welcher Buchstabe in der Suppe ist anders? Finde den Buchstaben und unterstreiche ihn. Die unterstrichenen Buchstaben ergeben zusammen ein Wort. Kannst du es lesen?